Erstes Kapitel: Die historischen Quellenrätsel. Die Väter der spätmittelalterlichen Geschichtsfälschungsaktion haben ihr Vorhaben selbstverständlich nicht in die Welt hinaus posaunt oder die Öffentlichkeit von dem jeweiligen Stand ihrer dunklen Machenschaften auf dem Laufenden gehalten. Sie haben vielmehr alles getan, die verräterischen Spuren ihrer geheimnisvollen Tätigkeit nach Möglichkeit zu verwischen. Es ist daher nicht daran zu denken, über die Aktion dieser Wissenden in Gestalt von Akten irgendwelche Aufzeichnungen vorzufinden. Für meine Beweisführung über die Tatsache der Fälschungsaktion stand mir also nur ein Weg offen, am Entstandenen selbst die Entstehungsweise zu ermitteln und aufzudecken. Die Überlieferungsquellen, Urkunden, Chroniken mussten daraufhin untersucht werden, ob sie Merkmale und Spuren aufweisen, die uns über die Art ihrer Entstehung Aufklärung zu geben vermögen. Eine etwaige künstliche Entstehung der Quellen, so schloss ich, könnte und müsste an den Erzeugnissen der Aktion Fälschungsbrandmale hinterlassen haben. Also war nach solchen Symptomen zu fahnden. Ich fand sie in Masse. Die Fülle dieser Fälschungssymptome gruppiert sich dem kritischen Auge ungezwungen zu einer Reihe von deutlich hervorstechenden Arten und Klassen. Es sind das die Hauptbeweise für die Tatsache der Fälschungsaktion. Für diejenigen aber, welche erklären, von meiner im ersten Buch vorgelegten Beweisführung noch nicht überzeugt zu sein, wollen wir diese Symptomklassen bezeichnen als die historischen Quellenrätsel. Die großen Rätsel, die uns die papierne Überlieferung des Mittelalters aufgibt, sind neben anderen folgende. Erstens sind die bereits von der zünftigen Wissenschaft ermittelten Urkundenfälschungen, wie die Fachleute behaupten, isolierte, örtliche, praktisch aktuelle Fälschungsvorkommnisse aus den verschiedenen mittelalterlichen Jahrhunderten? Oder sind es, wie ich behaupte, die Resultate einer großen Gelehrtenaktion aus der Humanistenzeit? Zweitens, das psychologische Rätsel der mittelalterlichen echten Urkundenschreiber. Waren die Kanzleibeamten im Mittelalter wirklich die Ausgeburten von Dummheit und die Halbidioten, die sie gewesen sein müssten, wenn ihre Erzeugnisse historisch echt wären? Drittens, das Rätsel der Verluststatistik mittelalterlicher Handschriften. Kann man es wirklich dem blinden Zufall zuschreiben, dass in der ungeheuren Masse der mittelalterlichen Schriftquellen fast regelmäßig die Urschriften und die sogenannten gemeinsamen Vorlagen verloren gegangen sind? Viertens, das Rätsel des gänzlichen Mangels weltlicher Register und Archive. Fünftens, das psychologische Rätsel der mittelalterlichen Chronisten und Nekrologienschreiber. Wie erklärt es sich, dass in unzähligen Fällen die mittelalterlichen Geschichtsschreiber besonders mit den Daten und Namen umspringen, als handele es sich nicht um Geschichte, sondern um Dichtung? Sechstens, das Rätsel der mittelalterlichen Rechtsgeschichte. Die stummen Jahrhunderte, Privatleute als Gesetzgeber. Siebentens, das Itinera-Rätsel in diesem Teil. Diese Quellenrätsel sind, als Rätsel wenigstens, Tatsachen der mittelalterlichen Überlieferungsmasse, auf die ich in meinem Buche immer wieder mit allem Nachdruck hindeute, da merkwürdigerweise die historische Fachwissenschaft bisher das Dasein dieser Quellenrätsel gar nicht bemerkt zu haben scheint. Aber wie konnte man diese Rätsel nur übersehen? Oder, wenn man sie erkannte, wie konnte man dann noch im historischen Kleinkram herumhantieren, unbekümmert darum, dass die großen Rätsel und Fragen drohend und mahnend hinter aller Überlieferung standen und nach einer Lösung verlangten? Das kommt daher, dass auch der historische Quellenforscher Spezialist ist und dies angesichts der gewaltigen Masse der Quellen notwendig werden musste. Von dem Ganzen wurde der Forscherblick immer mehr abgezogen und auf die Teile und das Kleine gelenkt. Diese Arbeiten am Kleinen und Kleinsten war bitter nötig Und ich bin der Letzte, den Männern, die ihre ganze Kraft auf diese ungeheure Kleinarbeit verwandt haben, das ehrlich verdiente Lob vorzuenthalten. Aber jetzt sind wir auf dem Punkte, wo diese Kleinarbeiten vorläufig wenigstens zum Stillstand kommen können und müssen. Es gilt jetzt, aus den zahllosen Einzelposten die Summen zu ziehen. Es gilt jetzt als dringendste Forderung, sich zu einer Überschau des Ganzen aufzurichten. Lasst die Blätter, Zweige und Bäume und schaut einmal wieder den Wald an. Fasst die großen Quellenrätsel ins Auge und löst sie. Wer die Rätsel der Überlieferung lösen will, muss sich zuerst darüber klar werden, dass sie nicht isoliert dastehen, sondern dass sie sich ineinander verschlingen. Schon bei einiger Beschäftigung mit ihnen wird man zur Einsicht kommen, dass es sich hierbei um Erscheinungen handelt, die von einem Wesen ausstrahlen, in einem einzigen Zentralpunkte zusammenstoßen. Es gibt nicht ebenso viele isolierte Einzellösungen, wie es Einzelfragen gibt, sondern alle Rätsel kulminieren in einem Meridianpunkt und warten auf eine Generallösung. Ich glaube, den Rätselkomplex gelöst zu haben dadurch, dass ich den Beweis der Tatsache einer spätmittelalterlichen, von Rom in Szene gesetzten Fälschungsaktion lieferte. Viele haben mir bereits zugestanden, sie seien durch meine Beweisführung überzeugt. Andere, vor allem natürlich Fachgelehrte, geben zu verstehen, für sie sei ein schlagender Beweis noch nicht erbracht. Fachleute sind nun einmal schwer zu überzeugen. Da habe ich nun bereits an die 10 Hauptbeweise für die Tatsache einer spätmittelalterlichen Fälschungsaktion vorgeführt. Flugs hält man mir entgegen, alle diese Beweise seien gar nichts wert. Ein kleiner Einwurf genüge, sie allesamt über den Haufen zu werfen. Dieser Einwurf lautet: Über zahlreiche Ereignisse der mittelalterlichen Geschichte, man braucht nur an die Kreuzzüge zu erinnern, besitzen wir auch arabische und türkische Berichte. Sie stimmen auf das Ganze gesehen mit den deutschen und französischen Angaben überein. Allein damit wird schon Kammeyers These widerlegt. Denn Kammeyer wird nicht behaupten wollen, dass die Fälschergenossenschaft auch diese morgenländischen Berichte gefälscht hat. Sind sie aber echt, so sind es auch die entsprechenden abendländischen.